Sie hörten In Amerika. Vom Einwanderer zum Millionär. Erzählerin Angelika Thomas. Erzähler Gerhard Garbers. Buch und Regie Michael Esser. Musik Martin Moog, Ben Esser. Ton Alexander Gerhard, Volker Zeigermann. Produktion Martin Moog. Eine Campfire-Audioproduktion aus dem Jahre 2007.